快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。在今天的节目中，请欣赏一组著名的歌剧唱段，选自卡门、塞维利亚理发师、浮士德、游吟诗人、蝴蝶夫人、女武神。 Thank you. ¿Qué es que se exa? ¡Viva! ¡Viva la carrera! ¡Vamos a ver! ¡Viva la familia! ¡Viva! ¡Equipamento! ¡Viva! ¡Viva! Je le reconnais! C'est Escamillo, un torero que se fait remarquer au dernier coup de grenade et qui promet décaler la gloire de Montes et de Pepeillo! Pardieu! Il faut le faire venir, nous boirons en son honneur! C'est cela! Je vais l'inviter! Monsieur le torero! Voulez-vous nous faire la visite de monter ici? Vous y trouverez des gens qui aiment fort tous ceux qui, comme vous, ont de l'adresse et du courage. Il vient, messieurs les officiers, je vous avais dit. Ayez la bonté de nous laisser tranquille, maître de l'espace bien, et faites-nous la bonté de quoi. Viva, viva le tonnerre, viva, viva le tonnerre, viva, viva le sabino, viva, viva le sabino. Je vous remercie. Votre tasse peut-vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats. Parmeros, peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils sont les combats. Le cirque est plein, c'est jour de fête. Le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs perdent la tête. Les spectateurs s'interpellent de fracas. Apostrophe, crisez ta page, poussez jusque à l'enfureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, regarde, allons, allons, oui, songe au combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend. Toréador, toréador, oh! songe bien, oui, songe en ton patron, que l'œil noir te regarde et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend. la la la la la la la. Presto, bottega, che l'alba già presto. La la la la la la la la la la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo figlio, bravo, bravissimo, bravo. La la la la la la la. Ah, quanto grandissimo per un ricca, bravo. La la la la la la la la la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fa tutto, l'ha detto il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Mi nel cuccagno per un barbiere, dita più nove e non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasero i petti, lancetti forti, al mio comando, tutto qui sta. Rasero i petti, lancetti forti, al mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa, voi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, e con la donnetta, la la la la la la la la, col cavaliere, la la la la la la la la la la la la. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e dove ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, questa la barba, qua la sanguigna, presto biglietto, chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, questa la barba, presto biglietto. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro. Ohimè, che furia, ohimè, che folla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità. Uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua. Figaro. Sono qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Pronto fortissime, sono col mentore, nessuno attacca. La velocità, la velocità, la velocità, la velocità, la velocità. Bravo figaro, bravo bravissimo, bravo figaro, bravo bravissimo, a te fortuna mancherà. Bravo figaro, bravo bravissimo, a te fortuna non mancherà. Sarò il fegato della città, sarò il fegato della città, della città, della città, della città. La la la la la la.

Yeah! Thank you. Bin ich ja stets lustig, heiser, hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heiße Hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dutzend weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein, die welche mir am liebsten wär, der gäb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich dann, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein. Seit ich gekostet diesen Wein, seit ich das schöne Weibchen sah, so brennt's im Herzenskämmerlein, so zickt es hier, so zickt es da. Papagena, Herzensweibchen, Papagena, liebes Träumchen. Es ist umsonst, es ist vergebens, müde bin ich meines Lebens. Sterben macht der Lieb ein End, wenn's im Herzen noch so brennt. Diesen Baum, da will ich zieren, mir an ihm den Hals zu schnüren, weil das Leben mir missfällt. Gute Nacht, du falsche Welt, weil du böse an mir handelst, mir kein schönes Kind zu mandelst. So ist aus, so sterbe ich. Schöne Mädchen, denkt an mich. Schöne Mädchen, denkt an mich. Will sich eine um mich armen, ich hänge noch erbarmen, wohl so lass ich's diesmal sein. Rufet nur ja oder nein, rufet nur ja oder nein. Keine hört mich, alles stille, alles, alles stille. Also ist es euer Wille, Papageno, frisch hinauf, ende deinen Lebenslauf. Papageno, frisch hinauf, ende deinen Lebenslauf. Nun, ich warte noch, es sei, ich warte noch, nun, es sei, bis man zählt, eins, zwei, drei. Eins. Zwei. Drei. Nun wohl an, es bleibt dabei. Nun wohl an, es bleibt dabei. Weil mich nicht zurückhält. Gute Nacht, du Fall. Welt. Gute Nacht, du falsche Welt. Ihr habt gut reden, habt gut scherzen, doch brennt es euch wie mich im Herzen. Ihr würdet auch nach Mädchen gehen, ihr würdet auch nach Mädchen gehen. So lasst deine Glöckchen klingen, es wird ein Weibchen zu dir bringen. Ich narr vergaß der Zauberdiener, ich narr vergaß der Zauberdiener. Erklinge Glocken, spiele, erklinge, ich muss mein liebes Mädchen sehen, ich muss mein liebes Mädchen sehen. Klinget Glöckchen, klinget, schafft mein Mädchen her. Klinget Glöckchen, klinget, bringt mein Mädchen her. Klinget Glöckchen, klinget, schafft mein Mädchen her. Klinget Glöckchen, klinget, schafft mein Mädchen her. Klinget Glöckchen, klinget, bringt mein Weibchen her. Bringt sie her, mein Mädchen her, mein Weibchen her. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa 歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏一组著名的歌剧唱段，选自乔尔达诺的歌剧《安德烈·谢尼埃》，卡塔拉尼的歌剧《拉瓦利》，齐拉亚的歌剧《阿德里安娜·莱克弗鲁尔》，莫扎特的歌剧《唐璜》，德里布的歌剧《拉克美》。 Per me, partos vi. Thank you. amada mia. Il catalogo è questo, delle belle ch'amò il padron mio. Un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna sono già 1003, 1003, 1003, andrà queste contadine, cameriere cittadine, contessi baronesse, marchesane, principesse, i bandoni, donni gatto, donni forma, donni età, donni forma, donni età. In Italia 640, in Albania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, mamma, mamma. In Spagna, ma in Spagna sono già 1003, 1003, 1003. Fanno questi contadini, cameriere, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e vanno ogni conicato, ogni forma, ogni età, ogni forma. Voi sapete chiedo frate ich dir, der Schurke Petrillo zu meiden, der Schurke Petrillo zu meiden. Oh, mach dich befehl dich mit mir, du weißt, ach, ich kann nicht dich zeigen, du weißt, ach, ich kann nicht dich zeigen, ich kann es nicht zeigen, ich kann es nicht zeigen. Ich schwier, befehl dir, Henker, fort, lass mich allein. Mach dich ein Schritt von der Stelle, ein Schritt von der Stelle, ein Schritt von der Stelle. Bist du so gehorchen, der Schwer, so gehorchen, der Schwer? Dich zu viel, dich zu viel, dich zu viel, dich zu viel, dich zu viel, dich zu viel, dich zu viel. Und wenn du der Großmogul wärst, und wenn du der Großmogul wärst, wenn du der Großmogul wärst, Engländer, seid ihr nicht toren, ihr lasst eurem Balmen den Winden. Ein Herr, du in Freiheit geboren, müsst niemals sich herrlich behandeln. Bleibt Mensch und die Freiheit geschoren. Jesus.

我喜欢旅游，喜欢拿着单